fahren Mondeslicht, erwacht in mir diese Sehnsucht. Sehn mich danach, doch halt ich sie nicht, die Zeit, sie ist nun vergangen. Ein Traum, ein Märchenland, erschien dieses Leben mir. Glaub es kaum, was ich nun fand an diesem Orte hier. Zerbrach im Angesicht bei Mondeslicht der schöne Traum in mir, kann ihn nicht fangen, er ist vergangen. In klarer Nacht im fahren Mondeslicht erwacht in mir diese Sehnsucht. Sehn mich danach, doch halt ich sie nicht, die Zeit, sie ist nun vergangen. Ein Traum, ein Märchenland, erschien dieses Leben mir. Glaub es kaum, was ich nun fand an diesem Orte hier.